Hallo und herzlich willkommen zur Abendlandung bei Kashmir Radio mit Jean-Marie Dur an der Sprechanlage. Heute Abend geht es 90 Minuten lang um einen ganz besonderen Musiker und sein Hauptprojekt. Vincent Gerard Reilly, a.k.a. Vinnie Reilly und die Band The Duruti Column. The Duruti Column sind im Jahre 1978 entstanden, als Tony Wilson, der damals gerade Factory Records gründete, für dieses Label eine Band mit einem passenden Sound suchte. Zu der Urbesetzung dieser allerersten Factory-gesignten Band gehörten Chris Joyce, der später Drummer von Simply Red werden sollte, David Robotham, der kurze Zeit später die Mothman, eine experimentelle Dub-Band, gründete, und ein schlaksiger Gitarrist namens Vinnie Reilly. Von dieser Band waren zwei Stücke auf der allerersten Veröffentlichung von Factory Records zu hören. A Factory Sample hieß diese Platte, eine Doppel-7-Inch mit Musik von The Duruti Column, Joy Division, John Dowie und Cabaret Voltaire. Vinnie Reilly war mit dem Ergebnis überhaupt nicht zufrieden, wollte die Band wieder verlassen, bekam aber von seinem Freund Tony Wilson die Nachricht, dass er, also Vinnie, The Duruti Column sei und über die musikalische Richtung bestimmen könne. 1979 gab es schließlich nur noch Vinnie Reilly in der Band, der dann im Frühling dieses Jahres zusammen mit dem Produzenten Martin Hannett in zwei Tagen die Musik aufnahm, die dann 1980 als The Return of the Duruti Column als Debüt-LP auf Factory Records erscheinen sollte. Wir hören von dieser Platte zuerst das wahrscheinlich bekannteste Stück Sketch for Summer und danach noch ein weiteres Stück namens Catherine. Catherine von The Return of the Dorothy Column, der Debütplatte von The Dorothy Column. Um die es in dieser Sendung geht, Dorothy Column, das ist, wenn man von dem Gründungsjahr 1978 mal absieht, in welchem es auch noch diverse andere Bandmitglieder gab, dann ist Dorothy Column Vinnie Reilly, der Manchesteraner Gitarrenvirtuose, der ab 1981 von Bruce Mitchell als Drummer kontinuierlich begleitet wurde. Außer dass The Dorothy Column die erste Band auf Factory Records waren sie auch komplett anders als die weiteren Bands in ihrem Umfeld, wie zum Beispiel Joy Division, mit denen Vinnie gut befreundet war. Die ersten beiden richtigen Alben auf Factory waren Unknown Pleasures von Joy Division und The Return of the Dorothy Column. Für die, die das noch nicht wissen, eine kurze Erklärung, woher der Bandname kommt. Zum einen ist da der spanische Anarchist und Revolutionär Buenaventura Durruti, der im spanischen Bürgerkrieg in den 30er Jahren eine anarchistische Miliz gegen die Faschisten leitete, die Colonne Durruti, The Dorothy Column. Im November 1936 wurde er in Madrid tödlich von einer Kugel getroffen und zu seiner Beerdigung in Barcelona erschienen über eine halbe Million Menschen. Die Geschichte Buenaventura de Durrutis ist zum Beispiel nachzulesen in Hans Magnus Enzensbergers Der kurze Sommer der Anarchie. Da ist das ganz schön erklärt, welche Rolle Durruti im Spanischen Bürgerkrieg gespielt hat. Ein anderer Grund der Namenswahl war dann ein Flugblatt der Situationistischen Internationale um Guy Debord, das 1966 bei Studentenprotesten in Straßburg verteilt wurde. Le Retour de la Colonne Durruti. Und das ins Englische übersetzt ergab dann den Titel der ersten Platte. Der Name von Durruti wurde auf dem situationistischen Pamphlet falsch geschrieben, Durruti mit zwei Ts anstatt zwei Rs, welches dann auch so für den Bandnamen falsch übernommen wurde. 1980, im gleichen Jahr wie das Debütalbum, kam auf Factory Records die Compilation A Factory Quartet heraus mit unveröffentlichten Stücken von vier Bands oder Künstlern: Blurt, Kevin Hewick, The Royal Family and the Poor und The Dorothy Column mit drei Stücken. Eines davon hören wir jetzt, For Belgian Friends. We'll be right back. Peace for an Ideal von der Kassettencompilation From Brussels with Love, die 1980 auf dem belgischen Label Le Disque du Crépuscule herausgekommen ist. Ein exklusives Stück von The Dorothy Column für diese Zusammenstellung. Ihr seid hier bei der Abendlandung im Kashmir Radio mit einem Special über The Dorothy Column, dem Projekt von Vinnie Riley. 1981 nahm Vinnie Riley, nachdem er die Debütplatte alleine bzw. nur mit dem Produzenten Martin Hannett aufgenommen hatte, der ist übrigens für den anfänglichen Sound von The Dorothy Column auf jeden Fall auch ein gutes Stück mitverantwortlich. Jedenfalls war Martin Hannett als Produzent auf jeden Fall sehr wichtig für die erste Platte, und für die zweite Platte holte sich dann Vinnie Riley den Drummer Bruce Mitchell mit in das Boot. Sie nahmen das zweite Album auf, LC heißt das, und das wird auch von vielen Fans als das beste Dorothy Column Album angesehen. LC steht für das italienische Lotta Continua, fortwährender Kampf. So nannte sich eine außerparlamentarische linke Studentengruppe in den späten 60ern in Turin. Riley führt also die Referenzen zum Anarchismus fort, auch bei dieser zweiten Platte. Er hat in einem Interview in den 80ern mal gesagt, dass er Rock'n'Roll hasst, dass er die New Wave toll findet, die sich vom Rock'n'Roll freigemacht hat, und dass er es anarchistisch fand, in der Zeit des Punk und des etwas lauteren Post-Punk ganz ruhige Musik zu machen. Wir hören jetzt vom LC-Album zwei Stücke, Messy Door zuerst und dann Never Known. Thank you. Von The Dorothy Column und dem Album LC von 1981. Brian Eno zählte diese Platte zu seinen Lieblingsalben und es ist wirklich ein sehr, sehr großartiges Werk, finde ich. Der Entstehungsprozess war sehr kurz und Vinnie Reilly sagte dazu: I had no real plans for a second album. Then one day, Gitarrist Bill Nelson sold me a 4-track Teac Tape Machine. And I started putting a drum machine through an echo unit whilst playing the guitar. I recorded a whole album's worth of material in 5 hours. Then Bruce Mitchell and I went into a studio and put the lot down in 2 hours. Oder an einer anderen Stelle. I bought a 4-track Teac reel-to-reel from Bill Nelson of Bebop Deluxe, of all people. It was knackered. It was a very old machine. I bought it off my own bed just to muck around with. And one night, about 3 o'clock in the morning, I was staying at my mom's house. She was quite elderly. I went in the spare bedroom and I just felt very inspired and I recorded for about 5 hours with a very cheap drum machine, a Roland Space Echo, and one guitar and one very cheap microphone. And that's most of what you hear on LC. I didn't do it to make an album. I just did it because I was inspired. These things just arrive. There is no work involved. There is no cerebral intellectual exercise. It's all simple, very simple, and it's played as it is in my head. Ja, das waren seine eigenen Worte zu der LC-Platte. Also er hat das in 5 Stunden in einer Nacht sehr inspiriert einfach alles aufgenommen und daraus dann die Platte später zusammengestellt. Als er mit dem Album ein Konzert in Brüssel gab, interviewte ein belgisches Radio ihn. Er sagte dort, "That's really incredibly difficult question," he replied. "Its roots are based firmly in the new wave." Also er spricht über die Musik, weil sie ihn gefragt haben, was sind deine Einflüsse gewesen? There's an attempt at experimental things and to redefine what should and shouldn't be rock and roll. The problem is that one has to use the same tools as the rock and roll people. It's very difficult to pick up a guitar and play through an amplifier loudly and to be original and creative, because so much has gone before. You're a victim of your environment. I wouldn't like to try and place my music anywhere, really. Call it new music, but not radical or unpleasant. I believe in elements of harmony and melody and blending them, because there is no point in making a piece of music if people aren't able to listen to it. Stockhausen is a great example of that. He only reaches a very elitist core of people who use their heads and not their souls. Das sagte Vinnie Reilly über seine Musik. Das Cover der Platte ist ein Aquarellwerk der Künstlerin Jackie Williams. Sie malte das Cover, während sie die Aufnahmen von LC hörte. Das Cover reflektiert also die Musik, die auf der Platte zu hören ist. Bevor das nächste Album herauskam, war noch die Veröffentlichung einer Single geplant, die aber nie herauskam. Sie kam vor ein paar Jahren als Bonus zu einem Reissue dann heraus und wir hören von ihr das Stück For Patty. Security Column mit dem Stück Prayer vom Album Another Setting von 1983. Ihr hört die Abendlandung mit einem Special über The Dorothy Column, a.k.a. Vinnie Reilly. Die Another Setting Platte fiel sowohl beim Labelchef Tony Wilson als auch bei Vinnie selbst durch. Er war komplett unzufrieden mit dem Ergebnis, obwohl die Platte in einem der besten Studios von Manchester, dem Strawberry Studio, aufgenommen wurde. Vinnie führt den schlechten Sound auf die fehlende Dynamik zwischen ihm und dem Produzenten Chris Nagel zurück, der als Vertretung für Martin Hammett ausgewählt worden war. Wie auch immer, es sind auf jeden Fall einige tolle Stücke auf der Platte, die auch trotz des schlechten Klangs was hergeben, wie zum Beispiel Prayer oder das Stück Spend Time, das wir jetzt hören. Thank you. Invitations war das von der Platte Short Stories for Pauline, deren Veröffentlichung auf Factory Benelux für 1983 geplant war, die dann aber auf Eis gelegt wurde, bis es 2012 endlich zum Release kam, also fast 30 Jahre hat es gedauert. Tony Wilson war so begeistert von dem Stück A Little Mercy, welches Riley komponiert hatte, 1983, so dass er sich eine reine Instrumentalplatte wünschte, die dieses musikalische Thema auf zwei LP-Seiten ausweitet. Und daran ist dann die Idee der Veröffentlichung von Short Stories for Pauline gescheitert. Die Platte, die anstatt dessen herauskam, war Without Mercy, die 1984 veröffentlicht wurde und von der wir am Ende der Sendung vielleicht noch einen Ausschnitt hören werden. Wir hören jetzt aber ein weiteres Stück der eigentlich von Vinnie Riley geplanten Platte. Es heißt Destroy, She Said. Wir hörten Telefoncall von Short Stories for Pauline, einem Dorothy Cullum Album, das eigentlich 1983 herauskommen sollte, dann aber fast 30 Jahre warten musste, bis es an die Öffentlichkeit kommen sollte. Ihr seid hier bei Abendlandung im Kashmir Radio. Mein Name ist Jean-Marie Duhr und ich habe euch heute ein Special über den englischen Musiker Vinnie Riley aka The Dorothy Cullum mitgebracht. Wir sind jetzt mittlerweile im Jahre 1983 angekommen. Vinnie Riley verbrachte 1983 ein bisschen Zeit in Lissabon, um dort ein paar Stücke für eine Single aufzunehmen. Aus den Sessions entstand dann Material für ein ganzes Album, was das portugiesische Label Fundação Atlântica dann unter dem Namen Amigos em Portugal veröffentlichte. Und von dieser Platte hören wir das Stück Menina ao pé de uma piscina, das Mädchen am Swimmingpool. We'll be right back. SP war das von Dorothy Colum und der Platte The Guitar and Other Machines, die 1987 auf Factory Records herauskam. Der Titel der Platte spielt daran an, dass Vinnie Reilly, der Musiker hinter dem Namen Dorothy Colum, bei diesem Album anfing, neue Geräte und Technik einzusetzen. Im Besonderen einen Yamaha Sequencer und eine DMX Drum Machine. Ein weiteres Stück dieser Platte ist Miss Hames und das hören wir jetzt. Thank you. Duties von Dorothy Collins, achtem offiziellem Studioalbum, das den Namen des Musikers hinter dem Projekt trägt, Vinnie Riley. Es ist 1989 auf Factory Records erschienen. Riley hat für das Stück ein Sample, unter anderem ein Sample von Otis Redding's Pain in My Heart benutzt. Ja, Freunde haben ihren Sohn nach diesem Stück benannt, glaube ich, und die möchte ich hiermit herzlich grüßen. Vinnie Riley hat übrigens im Laufe der 80er Jahre mit einigen Musikerinnen und Musikern zusammengearbeitet. Die bekanntesten Beispiele sind wahrscheinlich Morrissey, für dessen Debütalbum Viva Hate Vinnie mit seiner Gitarre beigetragen hat. Und Ann Clarks zweites Album Changing Places von 1983, für das Vinnie die komplette B-Seite komponiert und gespielt hat. Weitere Künstler und Bands, denen er sein Gitarrenspiel geliehen hat, sind Gambler and His Familiars, Richard Jobson, Quando Quango, Benjamin Lev und Stephen Brown und Blaine Reininger von Tuxedo Moon. Aber auch noch weitere mehr. Wir hören jetzt noch ein zweites, weiteres Stück, noch zwei weitere Stücke von dem 1989er Vinnie Riley Album, und zwar Hommage to Catalonia und Requiem Again. Thank you. Ihr seid bei der Abendlandung im Kashmir Radio. Heute mit einer Sondersendung zu dem großartigen Musiker Vinnie Riley, der auch unter dem Namen The Dhruti Column bekannt ist. Wir hörten gerade Requiem Again, ein Stück von dem 1989er Album namens Vinnie Riley. Wir kommen jetzt zu einem der vielen Sketches, die es nie auf eine reguläre Platte geschafft haben. 1989 erschien eine CD-Compilation mit 28 bisher unveröffentlichten Dhruti Column Stücken. The Sporadic Recordings heißt diese Zusammenstellung und das Stück heißt Rob Gray's Elegy. Grace Elegy von The Sporadic Recordings, einer Veröffentlichung mit vorher nicht veröffentlichten Stücken von The Dhruti Column. Heute gab es ein Special zu Vinnie Riley, aka The Dhruti Column, in dieser Abendlandung, die jetzt gleich vorbei ist. Ihr wart die 90 vergangenen Minuten bei dieser Sendung und Ja, es ging um Vinnie Reilly, einem der verspieltesten Gitarristen des New Wave. Also er selber zählt sich zu dem New Wave, der zwischen 1980 und 1990 viele herausragende Alben, Singles, EPs, Kassetten und Flexidiscs hauptsächlich auf dem Manchesteraner Factory Label, aber auch bei anderen veröffentlicht hat. Vinnie machte immer noch Musik, hat sich aber krankheitsbedingt noch mehr zurückgezogen als am Anfang seiner Karriere. Und ja, ich wünsche ihm alles Beste und danke für die großartige Musik. Die nächste Abendlandung folgt in 4 Wochen am 16. April um 21 Uhr im Cashmere Radio. Mein Name ist Jean-Marie Dur. Ich wünsche euch eine gute Zeit bis dahin und verabschiede mich jetzt mit The Rooty Columns Art and Freight von der Obey the Time Platte.